Das Jugendamt stellt für Jasmin einen Hilfeplan auf, gemeinsam mit einer Therapeutin, einem Familienhelfer und ihren Eltern. Für das Fachpersonal stehen eine Gesprächstherapie der Mutter sowie der Aufenthalt in einer Traumastation für Jasmin im Vordergrund, schreibt Shurian. Eine Menge Maßnahmen also. Und weiter: Familie Schneider selbst ist bescheidener, wünscht sich Hilfen im Alltag und Sachen zu unternehmen, die Spaß machen. Das Wort Hilfeplan allein ist Bullshit. Denn wirkliche Hilfe bedeutet, in die Zukunft gerichtet zu handeln, ohne zu wissen, ob man die Zukunft beeinflussen kann. In jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt man, dass es immer gut ist, nach einem Unfall die Verletzten zu reanimieren, selbst wenn man eigentlich schon keine Chancen mehr für sie sieht. Und man lernt, dass Helfende niemals schuld sind. Wer versucht, jemanden zu reanimieren und ihm dabei den Brustkorb ramponiert, wird nicht wegen Körperverletzung angezeigt. Hilfe und Fürsorge haben keine Hintergedanken, sie sind selbstlos. Ein Plan hingegen ist auf definierte Ziele ausgerichtet. Allein eine Wortschöpfung wie Hilfeplan offenbart also, dass soziale Arbeit eher auf das Befinden der Helfenden als auf das der Leidenden ausgerichtet ist.